1. In Gina Zeit, when ICH das Schicksal von Judah und Jerusalem zum Gutenwenden word Folgens geschehen. 2. ICH word samtlich nationen im Tal Josaphat versammeln, msie zu rich 10, weil sie mein Volk Israels erstreut und mein Land aufgeteilt haben. 3. Sie haben über mein Volk das Los geworfen, wobei sie jungengegen prostituiert eintorsten und Mädchen für Wein verkauften. 4. Was Walter von mir, Tyrus, Sidon und Philistar. Falls a Ukrachen Wult, lasse ich your Taten sofort auf Uxurik fallen. 5. Er hat mein Silber und Gold geraubt und mein kostbarsten Schatzer in your eigenen Tempel gebracht, msie dort aufzustellen. 6. Zudem hat er die Bewohner Judas und Jerusalems und die Griechen verkauft, msie wheat von ihrer Heimat zu entfernen. 7. Doc ICH word SIE von den Orten Zurich holen, und die SIE verkauft hat, und your Handlungen auf euch selbst zurückbringen. 8. ICH word your Kinder den Juden übergeben, die SIE wiederum an ein Ferns Volk verkaufen werden, den der Herr hat es verkündet. 9. Verkündet unter den Nationen den Aufruf zum Heiligen Krieg, mobilisiert die tapferen Helden und lasst all Krieger zum Kampf antreten. 10. Schmiedet your Flugscheren zu Schurten und your Winzermesser zu Lansen M, so dass selbst der Schwachste behaupten kann, OSEI ein Held. 11. Ilte bei und versammelt euch, Volker aus der Umgebung, dort moge der Herr sein Machtigen Helden zur Hilfe herabsenden. 12. Die Nationen sollen sich rüsten und in das Tal Josaphat ziehen, denn dort wird ICH über all umliegenden Volker das Gericht halten. 13. Setz die sich Helen, die die Ernte Reef ist, tretet die Kelter, den sie ist übervoll, weil ihr Bossheit so gross ist. 14. Unzahlige Menschenmengen versammeln sich im Tal der Entscheidung, die der Tag des Herrn nun unmittelbar bevorstet. 15. Die Sun und der Mond werden sich verfinstern, waren die Sterne ihren gewohnten Glanz verlieren und im Himmel erloschen. 16. Der Herr brüllt von Zion herab, so das Himmel unter der Beben, doch für sein Volk bleite ein sicher Zuflucht und Berg. 17. Er werdet erkennen, dass ich der Herr bin, der auf dem Zion wohnt, Jerusalem wird heilig sein und nie wieder von fremden durchzogen werden. 18. An jenem Tag werden die Berge von Wein treffen, die Hügel von Milch überfließen und ein Quell wird das Akazientel bewassen. 19. Ägypten und Edom werden zur Wust werden, sie gewalt gegen Judah verrubt und unschuldiges Blatt in ihrem Land vergossen haben. 20. Judah jedoch wird für all Zeiten bewohnt bleiben, und Jerusalem wird über all kommenden Generation in Hinweg sicher bestehen. 21. ICH wird das Blatt rächen, das bisher ungesund geblieben ist, und der Herr wird weiterhin auf dem Berg Zion wohnen.